ARD. WDR 3. Kulturfeature. Erstes Kapitel: Vater und Mutter. Es muss merkwürdig sein, in dem Bett zu schlafen, in dem man geboren wurde. Jede Nacht kehrt man dann, symbolisch, zurück ins Dunkel des Mutterschoßes. Als Thomas Mann noch ein fast unbekannter Schwabinger Bohemdichter war, hatte die Mutter ihm das Geburtsbett überlassen, das er dann in seinen diversen Junggesellen-Dachzimmern aufstellte. Er hat sich und uns den Spaß gemacht, eines dieser Zimmer zu beschreiben, in der Erzählung Der Kleiderschrank. Die alte Dame öffnete und hob ihre Lampe empor. Dieses Zimmer war erbärmlich kahl, mit nackten weißen Wänden, vor denen sich drei hellrot lackierte Rohrstühle abhoben, wie Erdbeeren von Schlagsahne. Ein Kleiderschrank, eine Waschkommode nebst Spiegel, das Bett, ein außerordentlich mächtiges Mahagoni-Möbel, stand frei in der Mitte des Raumes. Thomas Mann schlief gerne. Der Schlaf ist die mütterliche Gegenmacht zur väterlichen Tageswelt der Pflichten und Geschäfte. Das Bett ist der Ort der Träume und des Dichtens. In seinem Essay »Süßer Schlaf« bekennt der Dichter, halb ironisch, halb tief bewegt: Du wirst lächeln, wenn ich dir sage, dass ich jedem Bette, in dem ich irgendeinmal eine längere Zeit geschlafen, eine genaue und dankbare Erinnerung bewahre. Jedem Einzelnen. Von dem kleinen Gitterbettchen mit grüner Gardine, das mein erstes war, bis zu der gewichtigen Mahagoni-Lagerstatt, in der ich geboren worden bin und die durch eine Reihe von Jahren in meinen Junggesellenquartieren aufgeschlagen stand. Du wirst lächeln, sage ich. Und doch, welchen außerordentlichen Rang nimmt unter dem Hausrat das Bett ein? Dies metaphysische Möbelstück, in dem die Mysterien der Geburt und des Todes sich vollziehen. Dies duftige Linnengehäuse, worin wir, warm, unbewusst und mit emporgezogenen Knien, wie einst im Dunkel des Mutterleibes, wieder angeschlossen gleichsam an den Nabelstrang der Natur, Nahrung und Erneuerung an uns ziehen auf geheimnisvollen Wegen. Ist es nicht wie ein Zaubernachen, der über Tag verdeckt und unscheinbar seinen Winkel einnimmt und indem wir jeden Abend hinausschaukeln auf das Meer des Unbewusstseins und der Unendlichkeit? Sieht man Fotos von ihm, erscheint er so kühl, so korrekt, so geschniegelt und gescheitelt wie ein Sparkassenfilialleiter. Das war seine Maske. Dahinter verbarg sich eine Traum- und Märchenwelt, die ihre Wurzeln in der Kindheitsgeborgenheit einer großbürgerlichen Lübecker Familie hatte. Für Thomas Mann gilt, was Goethe von sich gesagt hat: Vom Vater habe ich die Statur, des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Die Mutter Julia Mann war eine sehr schöne Frau. Sie spielte Klavier, sang wie eine Glocke und las viel vor mit melodischer Stimme. Deutsch-Brasilianerin, im Urwald geboren, katholisch erzogen, sehr temperamentvoll, fiel sie auf im nebelkühlen protestantischen Lübeck. Unerbittlich opponierte dagegen der Vater. Er war ein bedeutender Mann, Steuersenator der Hansestadt Lübeck, als Herr über die Abgaben der eigentliche Regent der Stadt. Er musste mit »Euer Wohlweisheit« angesprochen werden. Er starb im Jahre 1891, viel zu früh. Das innere Bild von ihm hat sich umso tiefer eingeprägt. Der Vater muss den Jungen mächtig beeindruckt haben. Kein Wunder, denn nicht jedes Kind erlebt solche Szenen, wie Thomas Mann sie 1955 als 80-Jähriger den Lübeckern noch einmal ins Gedächtnis ruft. Noch sehe ich ihn, den Zylinder lüftend, zwischen den präsentierenden Infanterieposten vorm Rathaus hindurchgehen, wenn er eine Senatssitzung verließ. Sehe ihn mit eleganter Ironie den Respekt seiner Mitbürger entgegennehmen und habe nie die umfassende Trauer vergessen, mit der, als ich 15 Jahre alt war, seine Stadt, die ganze Stadt, ihn zu Grabe brachte. Es dem verstorbenen Vater recht zu machen, wird ein Grundmotiv seines Lebens. Vor ihm will er bestehen können. Er ist ein heimliches Vorbild und noch der 80-Jährige wünscht sich nicht so sehr wie den Beifall des Vaters. Ein unmöglicher Wunsch, so irrational wie der, mein Vater könne hier und heute in diesem historischen Saal, in diesem Hause, wo er als Senator aus- und einging, zugegen sein und es erleben, wie ich das Ehrenbürgerrecht der Stadt empfange, deren Mitregent er war. Wie der Wunsch auch nur, er hätte wenigstens meinen Weg noch etwas weiter verfolgen und sehen können, dass ich mich eben doch gegen alles Erwarten auf meine Art als sein Sohn, sein rechter Sohn erweisen konnte. Gegen alles Erwarten. Hier spricht eine Art schlechtes Gewissen. Was hat er denn erwartet? In seinen Jugendjahren glaubte er, er sei ein Tunichtgut. Früh hatte er zwischen Vaterwelt und Mutterwelt einen Gegensatz empfunden, zwischen Tagespflicht und nächtlicher Regression, zwischen vernünftiger Arbeit und müßiger Träumerei, zwischen Bürgerpflicht und Kunst. Er fand, er müsse sich entscheiden. So wie der Held seiner Erzählung, der Bajazzo, entscheidet er sich zunächst einmal für die Mutter. Ich saß in einem Winkel und betrachtete meinen Vater und meine Mutter, wie als ob ich wählte zwischen beiden und mich bedächte, ob in träumerischem Sinnen oder in Tat und Macht das Leben besser zu verbringen sei. Und meine Augen verweilten am Ende auf dem stillen Gesicht meiner Mutter. Zweites Kapitel. Knabenliebe. Tonio Kröger, der Held der gleichnamigen Erzählung, liebt in seiner Jugendzeit zwei blonde und blauäugige, hübsche, aber naive junge Leute. Seinen Mitschüler Hans Hansen und seine Tanzstundenpartnerin Ingeborg Holm. Sucht man nach den Vorbildern für diese Figuren im Leben Thomas Manns, so wird man fündig nur für Hans, nicht für Ingeborg. Obgleich Thomas Mann sich immer wieder auch in Mädchen verliebte, galten die wirklich tiefen, zugleich die tiefgeheimen Neigungen seines Lebens immer wieder Knaben. Der Typus Hans Hansen war von einer Wirklichkeit angeregt, die Armin Martens hieß. Im hohen Alter, als er anfing, freier über diese Dinge zu sprechen, hat Thomas Mann in einem Brief das Geheimnis gelüftet. Denn den habe ich geliebt. Er war tatsächlich meine erste Liebe. Und eine zartere, selig-schmerzlichere war mir nie mehr beschieden. So etwas vergisst sich nicht. Und gingen 70 inhaltsvolle Jahre darüber hin. Mag es lächerlich klingen, aber ich bewahre das Gedenken an diese Passion der Unschuld wie einen Schatz. Nur zu begreiflich, dass er mit meiner Schwärmerei, die ich ihm einmal an einem großen Tage gestand, nichts anzufangen wusste. Das lag an mir und an ihm. Sie starb dann auch so dahin, lange bevor er selbst, dessen Charme schon durch die Pubertät erheblichen Schaden gelitten, als allererster irgendwo starb und verdarb. Aber ich habe ihm im Tonio Kröger ein Denkmal gesetzt. Die zweite Schülerliebe gilt dem Mitschüler Willi Ramtimpe. Der Leser des großen Romans Der Zauberberg kennt ihn aus Hans Castorps Traum vom Bleistift. Wieder legt sich vor die geheime, die homoerotische Seite eine öffentlichkeitsfähige heteroerotische. Vor den Knaben Schiebeslav Hippie eine Frau, Claudia Schoscha. Von Claudia leiht sich Hans Castorp im Roman einen Bleistift, träumt aber dann davon, wie er sich als Schüler von Przibyslaw einen Bleistift geliehen hat. Nun kann man freudianisch den Bleistift einfach als Phallussymbol verstehen und die Bleistiftleihe als Sexualakt. Die Wirklichkeit sah anders aus. Der Bleistift war zwar Symbol einer Liebe, aber einer stillen und fernen, die sich mit scheuen Blicken zufrieden gab und keine sexuelle Praxis anstrebte. Was er im Roman erzählt, wird sich auch im Leben so oder ähnlich abgespielt haben. Nun war die Sache die, dass Hans Castorp schon von langer Hand her sein Augenmerk auf diesen Przibyslaw gerichtet. Aus dem ganzen ihm bekannten und unbekannten Gewimmel des Schulhofes ihn erlesen hatte, sich für ihn interessierte, ihm mit den Blicken folgte, soll man sagen, ihn bewunderte. Auf jeden Fall ihn mit ausnehmendem Anteil betrachtete und sich schon auf dem Schulwege darauf freute, ihn im Verkehre mit seinen Klassengenossen zu beobachten, ihn sprechen und lachen zu sehen und von Weitem seine Stimme zu unterscheiden, die angenehm belegt, verschleiert, etwas heiser war. Als der 4 Jahre ältere, von homoerotischen Neigungen freie Bruder Heinrich Mann von diesen Schwärmereien erfuhr, reagierte er mit Spott und Hohn. Man kann nicht sagen, dass er Verständnis aufbrachte. Im Gegenteil, er hat Thomas schmerzhaft und nachhaltig gekränkt. Auf dem Grund der lebenslangen literarischen, politischen und persönlichen Eifersucht der Brüder liegt die sexuelle Differenz. Brieflich lässt Heinrich dem damals 15-jährigen Bruder einen Therapievorschlag ausrichten. Eine tüchtige Schlafkur mit einem leidenschaftlichen, noch nicht allzu angefressenen Mädel, das wird ihn kurieren. Sage ihm das aber nicht. Ironisiere die Geschichte. Das hilft. Nur nichts tragisch ernst nehmen. Er will meine Ansicht durch dich wissen. Sage ihm also das inhaltsschwere Wort Blödsinn. Eine Schlafkur, das wollte Thomas Mann nicht. Schon früh hält er seine Liebesneigung für unverwirklichbar. Schon früh zieht er den Traum der Wirklichkeit vor. Der Traum ermöglicht er nicht die viel tieferen, viel rauschenderen Erfüllungen als das immer beschränkte wirkliche Leben? Regelmäßig verliebte er sich in junge Männer, die ihm intellektuell nicht das Wasser reichen konnten. Mit keinem seiner Geliebten hätte er es auch nur einen Tag lang ausgehalten. Hätte er die Banalitäten des Alltags 24 Stunden teilen können. Das Leben ist immer desillusionierend. Groß ist nur der Traum. Groß ist nur die Kunst, die dem Traum Gestalt verleiht. Dass er, wenn schon für Frauen, dann für solche vom androgynen Typus schwärmte, ist angesichts dessen nicht verwunderlich. Knabenhaft von Statur war seine Ehefrau Katja, geborene Pringsheim. Und zart, kindhaft, knabenhaft sind immer wieder die Frauen, die im literarischen Werk die Sympathie des Lesers auf sich ziehen. Vor üppigen Busen, vollen Schenkeln und ausladenden Hüften schreckte er zurück, der scheue junge Mann. Wohl aber war er fasziniert von einer Mädchenfigur, wie sie in seiner Erzählung Der Kleiderschrank geheimnisvoll dem Schrank entsteigt. Dort aber, der Kleiderschrank, dessen Tür weit offen stand, er war nicht leer, jemand stand darin. Eine Gestalt, ein Wesen. So hold, dass Albrecht van der Qualens Herz einen Augenblick stillstand und dann mit vollen, langsamen, sanften Schlägen zu arbeiten fortfuhr. Sie war ganz nackt und hielt einen ihrer schmalen, zarten Arme empor, indem sie mit dem Zeigefinger einen Haken an der Decke des Schrankes umfasste. Wellen ihres langen braunen Haares ruhten auf ihren Kinderschultern, von welchen ein Liebreiz ausging, auf den man nur mit Schluchzen antworten kann. In ihren länglichen schwarzen Augen spiegelte sich der Schein der Kerze. Ihr Mund war ein wenig breit, aber von einem Ausdruck so süß wie die Lippen des Schlafes, wenn sie sich nach Tagen der Pein auf unsere Stirn senken. Sie hielt die Fersen fest geschlossen und ihre schlanken Beine schmiegten sich aneinander. Unerreichbar, unberührbar ist die Schöne im Kleiderschrank. Unerreichbar wie in den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Kohl, die Zirkusartistin, die der junge Mann anbetet und bei der das Androgyne so ausgeprägt ist, dass Felix selber die Frage stellt, ob Andromache, die Tochter der Lüfte, die Hochseilartistin, nicht vielleicht heimlich ein Jüngling sei. Sie war von etwas mehr als mittlerer Weibesgröße und trug einen knappen und offenbar schmiegsamen, mit Schwan besetzten Silberpanzer, dem an den Schultern zur Bestätigung ihres Titels als Tochter der Lüfte ein paar kleine Flügel aus weißem Gefieder angesetzt waren, als ob die ihr beim Fliegen hätten helfen können. Ihre Brust war geringfügig, ihr Becken schmal, die Muskulatur ihrer Arme, wie sich versteht, stärker ausgebildet als sonst bei Frauen und ihre greifenden Hände zwar nicht von männlicher Größe, aber doch auch nicht klein genug, um die Frage ganz auszuschalten, ob sie in Gottes Namen denn vielleicht heimlich ein Jüngling sei. Nein, die weibliche Achtung ihrer Brust war immerhin unzweideutig und so doch auch bei aller Schlankheit die Form ihrer Schenkel. Sie lächelte kaum. Ihre schönen Lippen, fern von Verpresstheit, standen meist leicht geöffnet, aber das taten freilich auch gespannt die Flügel ihrer griechisch gestalteten, ein wenig niedergehenden Nase. Sie verschmähte jedes Liebäugeln mit dem Publikum. Kaum, dass sie nach einem Tour de Force auf der hölzernen Querstange eines der Geräte ausruhend, eine Hand am Seil, den anderen Arm ein wenig zum Gruße ausstreckte. Aber ihre ernsten Augen, geradeaus blickend unter den ebenmäßigen, nicht gerunzelten, aber unbeweglichen Brauen, grüßten nicht mit. Ich betete sie an. Drittes Kapitel. Buddenbrooks und Tonio Krüger. Von wem reden wir überhaupt? Es wird Zeit, ein wenig Vorstellung nachzutragen. Ein paar Daten und Fakten. 1875 als zweiter Sohn einer reichen Lübecker Kaufmannsfamilie geboren, verließ Thomas Mann bald nach dem Tod des Vaters Lübeck, folgte seiner Mutter nach München und lebte dort von Anfang an als Schriftsteller, denn er konnte es sich leisten. Da die Zinsen des väterlichen Vermögens zu einer bescheidenen Lebensführung ausreichten, musste er nie einen bürgerlichen Beruf ergreifen. Die Strenge seiner Kunstauffassung erklärt sich auch aus der materiellen Sorglosigkeit. Es ging ihm um die Kunst, nicht ums Geldverdienen. Er musste nicht für Brot schreiben Und obgleich er später, als die Inflation das väterliche Vermögen weggeschmolzen hatte, seine große Familie durch die Literatur wohl zu ernähren wusste, hatte er nie Kompromisse machen müssen. Denn bereits seit 1898, als bei Samuel Fischer, dem agilen Verleger der jungen Moderne, sein erstes Novellenbändchen erschien, und spätestens seit 1901, als der Familienroman Buddenbrooks veröffentlicht wurde, war er ein geachteter, wenige Jahre später ein berühmter, bald auch ein wohlhabender Autor. »Ich befehle 3 stattlichen Dienstmädchen und einem schottischen Schäferhund«, vermerkt er 1907 mit ironischem Stolz. Bis 1914 schrieb er etliche weitere Erzählungen, darunter Tonio Kröger und Der Tod in Venedig, ferner ein Drama, noch einen Roman betitelt Königliche Hoheit und zahlreiche essayistische Schriften. Die Basis des Ruhms aber war Buddenbrooks. Eine Auflage jagte die nächste. Ende des Ersten Weltkrieges waren 100.000 Stück verkauft. Bis 1933 dann mehr als 1 Million. In der melancholischen Geschichte vom Verfall einer Familie im Verlauf von 4 Generationen, in der Thomas Mann Elemente seiner eigenen Familiengeschichte zum Dekadenzroman stilisiert hatte, ihr ein Gefälle von früher Vitalität zu immer größerer Verfeinerung, Bewusstheit, Handlungshemmung und Todesneigung eingeschrieben hatte, in dieser Geschichte fand sich das deutsche Bürgertum zutreffend porträtiert. Das Buch bot zahlreiche Vorbilder zum Wiedererkennen. Brüderpaare zum Beispiel sahen sich in Thomas und Christian Buddenbrook gespiegelt, von denen der eine, Thomas, korrekt seinen Weg macht und die Rolle des Bürgers noch dann, wenn sein Herz etwas anderes will, tapfer spielt. Der andere, Christian, nichts leistet, sich treiben lässt, aber im Grunde menschlicher ist. Ein furchtbarer Streit der beiden endet damit, dass Christian, der Versager, seinem Bruder, dem Erfolgreichen, endlich einmal alles ins Gesicht sagt, was er auf dem Herzen hat. »Aber so bist du, Thomas«, fuhr er fort, indem er sich mit immer verzerrterem Gesicht über den Tisch beugte und immer heftiger auf die Platte pochte. »Du bist selbstgerecht. Ach, warte nur, das ist es nicht, was ich sagen wollte und was ich gegen dich vorzubringen habe. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das, was ich werde sagen können, ist nur der millionste Teil von dem, was ich gegen dich auf dem Herzen habe.« Du hast dir einen Platz im Leben erobert, eine geehrte Stellung, und da stehst du nun und weisest kalt und mit Bewusstsein alles zurück, was dich einen Augenblick beirren und dein Gleichgewicht stören könnte. Denn das Gleichgewicht, das ist dir das Wichtigste. Aber es ist nicht das Wichtigste, Thomas. Es ist vor Gott nicht die Hauptsache. Du bist ein Egoist, ja, das bist du. Ich liebe dich noch, wenn du schiltst und auftrittst und einen niederdonnerst. Aber am schlimmsten ist dein Schweigen. Am schlimmsten ist es, wenn du auf etwas, was man gesagt hat, plötzlich verstummst und dich zurückziehst und jede Verantwortung ablehnst, vornehm und intakt und den anderen hilflos seiner Beschämung überlässt. Du bist so ohne Mitleid und Liebe und Demut. Ach, rief er plötzlich, indem er beide Hände hinter seinem Kopf bewegte und sie dann weit vorwärts stieß, als wehrte er die ganze Welt von sich ab, wie satt ich das alles habe, dies Taktgefühl und Feingefühl und Gleichgewicht, diese Haltung und Würde, wie sterbenssatt. Und dieser letzte Ruf war in einem solchen Grade echt, er kam so sehr von Herzen und brach mit solchem Nachdruck von Widerwillen und Überdruss hervor, dass er tatsächlich etwas Niederschmetterndes hatte. Ja, dass Thomas ein wenig zusammensank und eine Weile wortlos und mit müder Miene vor sich niederblickte. »Ich bin geworden, wie ich bin«, sagte er endlich, und seine Stimme klang bewegt, »weil ich nicht werden wollte wie du. Wenn ich dich innerlich gemieden habe, so geschah es, weil ich mich vor dir hüten muss, weil dein Sein und Wesen eine Gefahr für mich ist. Ich spreche die Wahrheit.« So etwas kann man nur schreiben, wenn man beide Rollen kennt. Thomas Mann ist nicht nur mit Thomas Buddenbrook verwandt, sondern auch mit Christian. Er ist Bürger, aber auch Künstler. Er spielt den Bürger wie Thomas Buddenbrook. Aber auch er hat die Anstrengung oft sterbenssatt und sehnt sich heimlich danach, sich gehen zu lassen. Als Künstler kann er das zumindest in der Fantasie, kann von der Unordnung träumen und sich der Bürgerpflicht entziehen. Die Unordnung, Ihr innerster Kern wäre gewesen, den homoerotischen Neigungen freien Lauf zu lassen, sich damit aber aus der bürgerlichen Gesellschaft auszuschließen und in die Bohème auszustoßen. Weil Thomas Mann das nicht wollte, spielte er nach außen den Bürger, um nach innen, als Künstler, im Spiel der Fantasie die in der Wirklichkeit verweigerten Erfüllungen wenigstens imaginär zu genießen. Beim Dichten hat er manchmal in sich hineingelacht vor Glück. Da er auf die wirkliche, sinnliche Befriedigung verzichten muss, sieht er zwischen Geist und Leben einen unüberbrückbaren Widerspruch, den er absichtlich noch vertieft durch außerordentlich hohe Ansprüche an Geist und Kunst. Mögen diejenigen, die leben und lieben, weichlich, zur Güte geneigt und kompromisslerisch sein. Für den Künstler gilt kompromisslose Strenge. Die Regeln legt Thomas Mann 1903 in der Erzählung Tonio Kröger nieder, jener Geschichte eines Künstlers, der das Leben liebt, aber zugleich weiß, dass diese Liebe künstlerisch unbrauchbar ist. Die Kunst tötet das Leben, weil sie es gestaltet, erkennt und durchschaut. Dass Erkenntnis tödlich ist für das Leben, für alles Warme, Spontane und Naive, das hat Thomas Mann bei Nietzsche gelernt, neben Schopenhauer, seinem wichtigsten philosophischen Mentor. Tonio Kröger erklärt seiner Künstlerfreundin Lisaveta die Zusammenhänge in einem Gespräch, das zu den großen Manifesten des Ästhetizismus zählt und das Thomas Mann im Alter noch einmal vorgelesen hat. Man arbeitet schlecht im Frühling, gewiss. Und warum? Weil man empfindet. Und weil der ein Stümper ist, der glaubt, der Schaffende dürfe empfinden. Jeder echte und aufrichtige Künstler lächelt über die Naivität dieses Pfuscherirrtums. Melancholisch vielleicht, aber er lächelt. Denn das, was man sagt, darf ja niemals die Hauptsache sein, sondern nur das an und für sich gleichgültige Material, aus dem das ästhetische Gebilde in spielender und gelassener Überlegenheit zusammenzusetzen ist. Liegt Ihnen zu viel an dem, was Sie zu sagen haben? Schlägt Ihr Herz zu warm dafür? So können Sie eines vollständigen Fiaskos sicher sein. Sie werden pathetisch, Sie werden sentimental, etwas Schwerfälliges, täppisch Ernstes, Unbeherrschtes, Unironisches, Ungewürztes, Langweiliges, Banales entsteht unter Ihren Händen und nichts als Gleichgültigkeit bei den Leuten, nichts als Enttäuschung und Jammer bei Ihnen selbst ist das Ende. Denn so ist es ja, Lisaveta, das Gefühl, das warme, herzliche Gefühl ist immer banal und unbrauchbar. Und künstlerisch sind bloß die Gereiztheiten und kalten Ekstasen unseres verdorbenen, unseres artistischen Nervensystems. Es ist nötig, dass man irgendetwas Außermenschliches und Unmenschliches sei, dass man zum Menschlichen in einem seltsam fernen und unbeteiligten Verhältnis stehe, um imstande und überhaupt versucht zu sein, es zu spielen, damit zu spielen, es wirksam und geschmackvoll darzustellen. Die Begabung für Stil, Form und Ausdruck setzt bereits dies kühle und wählerische Verhältnis zum Menschlichen, ja eine gewisse menschliche Verarmung und Verödung voraus. Denn das gesunde und starke Gefühl, dabei bleibt es, hat keinen Geschmack. Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden beginnt. Viertes Kapitel. Ehemann und Nationaldichter. Den Bürger spielen. Dazu braucht man eine Familie. Es war also nötig zu heiraten. Anders als Andromache, die Zirkusartistin, wollte Thomas Mann auf die Dauer kein absoluter Künstler sein, sondern sich dem Leben zur Verfügung stellen. So begann er, wir schreiben das Jahr 1904, sich nach einer geeigneten Frau umzusehen. Erstaunlicherweise klappt das sogar. Systematisch belagert er ein Jahr lang Katja Pringsheim, eine Millionärstochter und Mathematikstudentin, spröde und schön, und heiratet sie im Februar 1905. Er liebte sie nach seinen Möglichkeiten. Aber es war viel Gewolltes, viel seinen innersten Instinkten Widerstrebendes dabei. In einem Brief an seinen Bruder Heinrich gesteht er nach einem Jahr Ehe: Ein Gefühl von Unfreiheit, das in hypochondrischen Stunden sehr drückend wird, werde ich freilich seither nicht los. Und du nennst mich gewiss einen feigen Bürger. Aber du hast leicht reden. Du bist absolut. Ich dagegen habe geruht, mir eine Verfassung zu geben. Die ersten Ehejahre sind von einer ungeheuren Anstrengung erfüllt. Er will es seiner Frau, der Welt und dem verstorbenen Vater zeigen, dass er als Bürger wie als Künstler seinen Mann zu stehen vermag. Als Bürger. 4 Kinder werden in rascher Folge geboren. Geld wird verdient, ein Haus wird schließlich gebaut. Als Künstler. Er will der repräsentative Nationaldichter werden. Er schreibt ein Drama, weil das Drama damals noch als höchste Gattung der Dichtkunst galt. Er plant einen Roman über Friedrich den Großen, um sich der Nation zu empfehlen, und eine Abhandlung über Geist und Kunst, um auch als Denker Ansehen zu gewinnen. Er wird sich 1914 der verbreiteten Kriegsbegeisterung der Intellektuellen anschließen, um als Sprecher seines Volkes gelten zu können. Unter einer solchen Überspannung kommt so leicht nichts Gutes zustande. Die meisten Pläne scheitern. Der Friedrich-Roman und die ästhetische Abhandlung bleiben als amorphe Notizenmasse liegen. Aber immerhin lernt er in der Zeit des Ehrgeizes das Arbeiten. Er schreibt zäh und langsam. Jeden Vormittag ein Schritt, jeden Vormittag eine Stelle. Das sei nun einmal seine Art, meint er, und sie habe ihre Notwendigkeit. Weniger als 30 Zeilen am Tag machen unzufrieden. Hatte er als Bohemien manchmal bis mittags, ja bis 3 Uhr nachmittags geschlafen, sitzt der Ehemann nun möglichst regelmäßig, auch am Sonntag, auch im Urlaub, von 9 bis 12 oder 12:30 am dichterischen Werk, worauf Spaziergang, Mittagessen, Ruhe, Briefe schreiben oder Quellenstudium, Abendbrot, Geselligkeit, manchmal Vorlesen, sonst Musik hören, lesen und Tagebuch schreiben folgen. Die Kinder hat es sehr beeindruckt. Und so verdanken wir der ältesten Tochter Erika und dem zweiten Sohn Golo genaue Schilderungen dieses Arbeitstags. Es ist der Alltag. Es ist sein Arbeitstag, von dem ich Ihnen eigentlich sprechen möchte, damit Sie einen Begriff bekommen, wie er arbeitet, wie er lebt. Erstens einmal, er lebt, um zu arbeiten. Sein Tag sieht folgendermaßen aus. Er steht auf um 8 Uhr früh, nimmt seinen frühen Kaffee ein, einen leeren Kaffee, zusammen mit meiner Mutter. Dann zieht er sich an, sorgsam, langsam, rasiert sich. Um 9 Uhr, bereits im Anzug, mit Krawatte und allem Zubehör, sitzt er wiederum mit meiner Mutter im Esszimmer. Für den frühen Kaffee gibt es das kleine Frühstückszimmer. Das Frühstück aber findet bereits im Esszimmer statt. Und das geht bis 9:30. Dann von 9:30 bis 10:30, das sind seine wichtigsten Arbeitsstunden. Die Stunden nämlich, die er dem laufenden Hauptwerk zuwendet. Während dieser Stunden wird er nicht gestört, darf er unter keinen Umständen gestört werden. Kein Ferngespräch, kein plötzlicher Besucher und wenn er weiß Gott, wie wichtig wäre, darf vorgelassen werden. Keiner von uns würde es sich einfallen lassen, zu diesen Stunden sein Arbeitszimmer zu betreten und da schreibt er am Hauptwerk. Um 9:30 geht er spazieren mit Hund. wenn möglich mit meiner Mutter, seiner Frau Katja. Um 13:30 gibt es Mittagessen. Um 14:30 setzt er sich hin zur Lektüre, meistens zu dem, was er einschlägige Lektüre nennt. Das heißt, einschlägig in das laufende Hauptwerk. Wenn er also, als er am Zauberberg arbeitete, hatte er unendlich viel medizinische Dinge zu lesen. Und als er am Josef arbeitete, theologische und so weiter. Also diese einschlägige Lektüre, das Quellenstudium, wird es nachmittags vollzogen. Wobei es niemals vorkommt, dass er bereits am nächsten Tag das in seiner Hauptarbeit verwendet, was er am Tag vorher etwa gelesen hat. Er braucht immer längere Zeit, um das, was er studierend in sich aufgenommen hat, so zu verarbeiten, dass er es künstlerisch transponieren kann und dass es nicht mehr wie angelerntes Studium da wirkt, sondern organisch in das Kunstwerk sich einfügt. Wie dem sei, er liest, hält dann merkwürdigerweise, anders wie andere Leute, seine Siesta von 16:45 bis 17:30, trinkt dann Tee und dann kommt für ihn die ärgste Stunde des Tages, 1,5 Stunden, nämlich die Korrespondenz. Die Korrespondenz ist uferlos. Wobei es besonders betrüblich für ihn ist und er es offenbar nicht ändern kann, dass es ihm so sehr schwer fällt, einen Brief, den dümmsten Brief, nicht zu beantworten. Abendessen, 19:30, dann normalerweise fast immer Musik, das heißt Plattenkonzert. Und zwar hat er da sehr seine Lieblinge, deutsche Lieder stehen sehr weit oben auf der Liste, Wagner, die große Liebe seiner Jugend, steht noch immer recht weit oben, aber natürlich Mozart, Bach, alles was schön und gut ist und wir konzertieren eine ganze Weile am Abend, ehe er sich wieder der Lektüre zuwendet und diesmal, da es nun spät und er schon müde ist, nicht mehr der sogenannten einschlägigen, sondern er liest also nun Neuerscheinungen oder das, was er liebt, immer wieder Tschechow, immer wieder Fontane, immer wieder Tolstoi und immer wieder Goethe. Das ist also sein Tag, sein Normaltag, sein Arbeitstag. Golomann ergänzt und vertieft. Über die Arbeitsweise meines Vaters ist manches geschrieben worden. Er selber hat wohl auch darüber berichtet. Bis gegen Ende seines Lebens schrieb er an dem Werk, das ihm am Herzen lag, nur in den Morgenstunden. Am späteren Nachmittag gab es Allotria, Briefe, Antworten auf Fragen, welche die Öffentlichkeit an ihn stellte, Erfüllung dessen, was er die Forderung des Tages nannte. Er fühlte nie einen Zweifel über die Frage, was sein nächstes Buch sein würde. Er hat nie nach einem Thema gesucht, nie eines ausgewählt. Vielmehr, die Themen haben sich ihn ausgewählt. Schon um 1900 waren seine spätesten Werke, der Dr. Faustus, der Felix Krull, in seinem Kopf nahezu fertig da. Die Frage war für ihn nur, wann er zur Ausführung kommen würde. Er hat nicht alle seine Pläne ausgeführt. Aber was immer er ausführte, waren Pläne aus der Jugend und eines ergab sich aus dem anderen. Er studierte viel, bevor er an ein Werk ging und während er daran war, aber, und das eben unterscheidet, glaube ich, den Künstler vom Gelehrten, er las und absorbierte nur, was er für sein Werk brauchen konnte und vergaß es kaum, dass er es gebraucht hatte. In einem Brief schreibt er, für den Zauberberg habe ich freilich mancherlei gelesen, aber es ist eine Eigentümlichkeit meines Geistes, dass ich diese Hilfsmittel, ja auch die Kenntnisse selber, die sie mir vermitteln, merkwürdig rasch vergesse. Nachdem sie ihren Dienst erfüllt haben, in eine Arbeit eingegangen und darin aufgegangen und verarbeitet sind, kommen sie mir bald aus dem Sinn. Und es ist fast, als ob ich nichts mehr von ihnen wissen wollte und das Gedächtnis daran verdrängte. Der Künstler, der das gelehrte Material für seinen Zweck benutzt, nicht der eigentliche Gelehrte und Forscher, spricht so. Im Grunde brauchte er auch nicht allzu viel Lektüren. Seine Intuition besorgte den Rest und der Rest war das meiste. Sein kleiner Prinz Klaus Heinrich in dem Roman Königliche Hoheit ist sehr froh, wenn man ihn nach einer Festrede zum Jubiläum der Stadt Grimburg nichts weiteres fragen darf. Denn mehr hätte er über Grimburg durchaus nicht zu sagen gewusst. Scherzend habe ich meinen Vater sagen hören, er befände sich im gleichen Fall. Er wüsste nie mehr über eine Sache, als was in seinem Werke vorkomme. Mehr fragen und examinieren dürfe man ihn nicht. Arbeit ist nötig um des Seelenheils willen. Nicht arbeiten ist Sünde und obendrein ein scheußliches Gefühl, denn ohne Arbeit ist kein Leben. Man fühlt sich nur, wenn man etwas macht. Die Zwischenzeiten sind greulich. Greulich sind auch Zeiten der Krise, wenn die Arbeit stockt. Dann geht es auch einmal weniger genau zu mit dem Arbeitstag. Da wird länger geschlafen, am helllichten Vormittag einkaufen oder Haare schneiden gegangen. Wird etwas fertig, wird ohne Pause meist am nächsten Tag mit den Vorarbeiten für das nächste Werk begonnen. Was bei solcher Unermüdlichkeit im Laufe des Lebens zusammenkam, es sind mit Briefen und Tagebüchern täglich bestimmt 5 Blatt gewesen, jährlich also ca. 1800. In 60 Schaffensjahren über 100.000 eng beschriebene Seiten. Man wird mit dem Staunen nicht fertig. Darunter eine ungeheure Anzahl an Briefen. 3 bis 4 ist der Tagesdurchschnitt, handschriftlich, ausführlich und liebevoll die meisten. Erst später wird auch diktiert. An manchen Tagen 10 Briefe. Eingehende Schreiben werden, wenn sie wichtig sind, gleich am nächsten oder übernächsten Tag beantwortet. Andere liegen länger, aber eine Antwort erhielt beinahe jeder, der an Thomas Mann schrieb. Briefe, das war seine Art, die Menschen aus der Ferne zu lieben, aus der Einsamkeit auszubrechen und sich doch vor Zudringlichkeit zu schützen. Um unerwünschte Besucher auf Distanz zu halten, gab es allerdings auch noch andere Methoden. Auch die Musik konnte dazu dienen, wie Golo Mann erzählt. Zur Erholung, Entspannung, zur Reinigung des Gemüts bedurfte er der Musik. In seiner Jugend hat er sehr hübsch Geige gespielt und improvisierte auch gern am Klavier. Später aber war doch das Grammophon die bequemste Art, das Bedürfnis nach Musik zu befriedigen. Über alles liebte er bekanntlich Wagner, über den er ein paar meisterhafte Essays geschrieben hat, und die deutsche Romantik, vor allem das Lied. Die Vereinigung der Gedichte, die ihm die vertrautesten waren, Goethe, Eichendorff, mit der Melodie. Von Geselligkeit wünschte er sich Entspannung, nicht neue und, wie er fühlte, unfruchtbare Anstrengung. Ein Besuch von Charles Chaplin oder einmal in München von Emil Jannings, und was solche Gäste an Anekdoten dramatisch zu bieten hatten, stimmten ihn über die Maßen wohl und dankbar. Gästen, die ihn langweilten oder unfruchtbar anstrengten, pflegte er auf das bereitwilligste Grammophonplatten vorzuspielen, indem er ihnen den Wunsch dazu sozusagen von den Augen ablas. Es mag sein, dass diese seine Art der Geselligkeit gewisse Verehrer, zumal junge Leute, gelegentlich enttäuschte. »Why?« »He never says anything profound«, meinte ein amerikanischer Gentleman, den ich ein paar Mal zu ihm nach Pacific Palisades brachte. Nun, das Profunde war in seinem Werk. Es war für die ein wenig sensibleren, wohl auch in der Wirkung seiner Persönlichkeit. Es war selten in seinem Gespräch. Bei Tisch etwas Profundes zu sagen, den jungen Leuten ein kräftiges, tiefes Wort für das Leben mitzugeben, hätte er wohl als geschmacklos empfunden, aber eben jenes war es, was die naiveren Gäste von einem so berühmten Manne erwarteten. Er wollte lieber unterhalten werden, als tiefe Sprüche machen. Nicht Stress und Druck, Oder Aufgepulvertheit und Manie bringen ihn in Arbeitsstimmung, sondern Ausgeschlafenheit und Frische. Er lebt, vom Rauchen abgesehen, einigermaßen gesundheitsbewusst und meidet Exzesse aller Art. Er geht gern spazieren und hat große Freude daran, im offenen Automobil über Land zu fahren. In der Münchner Frühzeit ist er ein leidenschaftlicher Radfahrer. Zur Mäßigkeit im Essen und Trinken zwingt ein nervöser Magen. Kaffee ist unbekömmlich. Süßigkeiten, Likör oder Cognac hingegen beliebt. Zur Inspiration taugt der Alkohol nicht, nur zur Abspannung. Ein Glas Bier zum Abendbrot verschafft Lehnstuhlbehagen und eine Stimmung von »Es ist vollbracht«. Die Leidenschaft fürs Rauchen bildet allerdings eine sehr bezeichnende Ausnahme von dieser gezügelten Biederkeit. In Leben und Dichtung ist das Rauchen von tiefer Bedeutung. Warum raucht der Mensch? Aus Lust und Liebe zum Tode. Sein Leben lang hat Thomas Mann geraucht. 12 Zigaretten und 2 leichte Zigarren am Tag waren die Regel. Er war als Raucher so bekannt, dass die Firma Hagedorn und Söhne es 1925 für erwägenswert hielt, eine Zigarre mit dem Namen Thomas Mann herauszubringen. Rauchen ist oppositionell. Es bedeutet, gegen die dressierte Vernünftigkeit der bürgerlichen Gesellschaft etwas Unvernünftiges zu tun. Es ist die Droge derer, die das bürgerliche Spiel zwar mitzumachen bereit sind, aber erlaubte Kompensationen brauchen, um es auszuhalten. Thomas Buddenbrook ist kleinen, scharfen, russischen Zigaretten verfallen. Er raucht sie massenweise und hat die schlimme Gewohnheit, den Rauch tief in die Lunge zu atmen, sodass er beim Sprechen langsam wieder hervorsprudelt. Über den ruinösen Charakter dieser Betätigung ist er sich im Klaren, doch seine Widerstandskraft versagt. Der Doktor verbietet ihm die Zigaretten, aber er ist weit davon entfernt, sich dem betäubenden Genuss zu versagen, im verzweifelten Wissen darum, dass es mit ihm bergab geht. Hans Kastorp raucht nach dem Essen erst eine russische Zigarette, dann eine Zigarre namens Maria Mancini. Er liebt die bürgerliche Arbeit nicht, weil sie, wie er aus Erfahrung weiß, dem ungetrübten Genuss von Maria Mancini im Wege ist. Hat man eine gute Zigarre, dann ist man eigentlich geborgen. Es kann einem buchstäblich nichts geschehen. Es ist genau wie wenn man an der See liegt. Dann liegt man eben an der See, nicht wahr, und braucht nichts weiter, weder Arbeit noch Unterhaltung. Das Meer ist metaphysische Sphäre, Sinnbild der Unendlichkeit, der Auflösung von Raum und Zeit. Die Zeit ist eine Illusion, das wahre Sein der Dinge ein stehendes Jetzt. Wer an der See liegt, schmeckt Ewigkeit. Rauchen ist ein religiöses Tun, Selbsthingabe, Auflösung der Materialität, Selbstverzauberung, Verschweben ins Unbegrenzte. Rauchen ist Vergeistigung. Im Rauchen formen sich die dichterischen Visionen. Beim Schreiben rauche ich. Buddenbrooks entstand im Qualm unzähliger 3 Centesimi-Zigaretten. Opposition, Faulheit, Betäubung, Todesneigung, Religion. Es fehlt nur noch die Sexualität, um die Reihe der unbürgerlichen Mächte vollzumachen. Maria Mancini ist sozusagen eine Frau, eine Jugendgeliebte Ludwigs des 14. hieß so. Was ist denn das für eine bräunliche Schöne, wird Hans Kastorp von Hofrat Behrens gefragt. Die Zigarre ist mit allerlei sexuellen Assoziationen versehen. Eine nach der anderen anzünden, das geht über Manneskraft, plaudert Behrens, und trägt die Anekdote bei, wie 2 kleine Henry Clays ihn einmal beinahe unter den Rasen gebracht hätten. Das sei fidel gewesen, obgleich er Angst gehabt habe. Aber Angst und Festivität schließen sich ja nicht aus, das weiß jeder. Der Bengel, der zum ersten Mal ein Mädchen haben soll, hat auch Angst, und sie auch. Und dabei schmelzen sie nur so vor Vergnüglichkeit. Na, ich wäre ebenfalls beinahe geschmolzen. Mit wogendem Busen wollte ich abtanzen. Das blonde und blauäugige Leben raucht nicht. Das tut nur der Verfall, nur der vom Leben getrennte Künstler. Das Rauchen ist eine Lust, die öffentlich vorgezeigt werden darf, andere Neigungen aber müssen geheim bleiben. Als Ehemann hat Thomas Mann vieles zu verdrängen. Ganz kann er sich seiner Frau nicht öffnen. Alles kann er ihr nicht sagen. Für die Geheimnisse ist die Kunst da. Das einzige große Werk der Vorkriegsjahre ist Der Tod in Venedig, die Geschichte eines repräsentativen Nationaldichters, dessen Haltung, Form und Lebenskunstwerk an der Liebe zu dem schönen Knaben Tazio zugrunde geht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Gelungenheit des Tod in Venedig der Wiederzulassung des verdrängten Themas der Homoerotik zu verdanken ist. Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, dass der Knabe vollkommen schön war. Und zurückgelehnt, mit hängenden Armen, überwältigt und mehrfach von Schauern überlaufen, flüsterte er die stehende Formel der Sehnsucht. Unmöglich hier, absurd verworfen, lächerlich und heilig, doch ehrwürdig auch hier noch. Ich liebe dich. Haupt und Herz waren ihm trunken, und seine Schritte folgten den Weisungen des Dämons, dem es Lust ist, des Menschen Vernunft und Würde unter seine Füße zu treten. Was galt ihm noch Kunst und Tugend gegenüber den Vorteilen des Chaos? Und seine Seele kostete Unzucht und Raserei des Untergangs. Thomas Mann ist nicht so weit gegangen wie sein Aschenbach, hat wohl nicht trunken die Stirn an des Knaben Tür gelehnt, sondern sich vermutlich damit begnügt, die Linien des jugendlichen Körpers am Strande gierig zu studieren. Aber er kennt seine Gefährdung und weiß, dass seine wohlanständige Haltung nur eine Rolle ist, die jederzeit unter dem Ansturm der Leidenschaft zerbrechen kann. Sein gedichtetes zweites Ich lässt er deshalb eine bittere Erkenntnis äußern, die, wenn sie wirklich wahr wäre, sein ganzes Schaffen unterminieren müsste. Die Meisterhaltung unseres Stiles ist Lüge und Narrentum. Unser Ruhm und Ehrenstand eine Posse. Das Vertrauen der Menge zu uns höchst lächerlich. Volks- und Jugenderziehung durch die Kunst ein gewagtes, zu verbietendes Unternehmen. Fünftes Kapitel: Der große Krieg. Das war der Stand der Dinge 1912. Nicht eben ermutigend.